Wir stehen hier an der Bar und du schaust mich nicht mal an, denn in Gedanken bist du gar nicht hier. Du wirst total nervös und ich spüre es doch schon lang, dass mein Gefühl dich nicht erreichen kann. Doch sag mir, wer ist dieser Mann da hinten an der Eingangstür? Eingangstür. Sag mir, warum schaut er nur die ganze Zeit zu dir? Zeit zu dir. Und sag mir, warum du jetzt so verlegen bist. Doch sag mir, wer ist dieser Mann da hinten an der Eingangstür? Frag mich schon so lang, warum hab ich das nicht gesehen? Ich weiß, ich ließ dich viel zu oft allein. Auch wenn es nicht so schien, du weißt, du bist die Frau für mich, mit der ich dieses Leben teilen kann. Doch sag mir, wer ist dieser Mann da hinten an der Eingangstür? Eingangstür. Sag mir, warum schaut er nur die ganze Zeit zu dir? Zeit zu dir. Und sag mir, warum du jetzt so verlegen bist. Doch sag mir, wer ist dieser Mann da hinten an der Eingangstür? Doch sag mir, wer ist dieser Mann da hinten an der Eingangstür? Sag mir, warum schaut er nur die ganze Zeit zu dir? Und sag mir, warum du jetzt so verlegen bist? Ist er der Grund, dass unser Glück zerbricht?